Weiter. Ist es unmöglich, auf den Gedanken zu kommen, diese Yahweh-Geschichte so auszugestalten, dass sie bestimmte religiös-sittliche Tendenzen verkündete? Nein, das ist wiederum sehr leicht möglich. Weiter. Ist es unmöglich, die Tendenz so zu verdichten bzw. zu spezifizieren, dass der konzipierte Gottmensch Yahweh als Retter der Menschen, in erster Linie seines Volkes aus der Not, also als Nothelfer, als Heiland tätig erscheint? Nein, solche Spezifizierung ist gar nicht einmal schwer zu erfinden, zumal wenn man erwägt, dass es sich ja um Yahweh handelt. Weiter. Ist es unmöglich, die zu erfindenden Geschichten vom Gottmenschen Yahweh konkret so auszuführen, dass sie erbaulich wirken, insonderheit, dass der gottmenschliche Held als Lehrer über göttlich-religiöse Fragen, als Mahner in sittlichen Dingen und selbst als Vorbild eines wahrhaft Gläubigen hingestellt wird und als solcher in erdichteten Begebenheiten auftritt? Oh nein! Solche Konkretausführung ist genialen Dichtern in Verbindung mit philosophischen Denkern ohne weiteres möglich. Weiter. Ist es unmöglich, auf den Gedanken zu kommen, den auf Erden als Heiland wirkenden Gottmenschen als den Sohn Yahwehs zu proklamieren? Keineswegs. Dieser Gedanke ist sehr naheliegend und wird sich beim Nachdenken leicht einstellen. Wenn nämlich der Gottmensch, dass es übrigens sehr leicht ist, ihm einen Namen, Jesus, beizulegen, braucht nur erwähnt werden, als historisches Vorbild im Hinblick auf die Beziehungen der Menschen zu Gott dienen soll, so muss Yahweh unweigerlich gespalten werden. So muss ein Haupt- und ein Untergott eben ein göttlicher Mensch statuiert werden. Gott kann sich eben nicht selbst ein Vorbild sein wollen. Die Spaltung der Yahweh-Gottheit in Vater und Sohn liegt daher ungemein nahe und ist leicht von philosophischen Dichtern und Theologen zu erfinden. Und nun kommen wir zur eigentlichen Kernfrage. Ist es unmöglich, die einzigartige religiöse Hoheit des biblischen Jesus zu erfinden? Jene Hoheit nämlich, die sich in dem besonderen Verhältnis des auf Erden wirkenden Spaltgottes, also Gottes Sohnes, und seinen himmlischen Vater kundtun? Oh nein! Denn wiederum folgt die religiöse Besonderheit und Einzigartigkeit zwangsläufig aus dem Sohn-Vater-Verhältnis. Wie kann man denn einen treuen, liebevollen, gehorsamen Sohn von seinem Vater anders reden lassen als in Liebe und vertrauensvollen Seelentönen? Und nun die letzte Frage. Ist die einzigartige Hoheit der Verkündung Jesu in sittlicher Hinsicht unerfindbar? Antwort: Auch diese Hoheit ist sehr leicht zu erfinden. Die Philosophendichter der Jesusgeschichte brauchten einerseits nur die Religionen und Philosophen auf der ganzen Welt zu benutzen und deren sittliche Hochwerte auf Jesus zu übertragen. Sie brauchten andererseits nur die Taktik anzuwenden, die sittlichen Gebote des alttestamentlichen Sinai-Gottes in ihrer Schärfe zu steigern, zu überspannen. Insonderheit ist es klugen Philosophen gar nicht schwer, die Strenge der sittlichen Gebote dadurch bedeutend zu steigern, dass man sie verinnerlicht, das heißt, indem man auch die Gedankengänge und Regungen unter das sittliche Gesetz stellt. Ich erinnere an die Hochspannungen der sittlichen Maxime vieler Philosophen, zum Beispiel an Kants kategorischen Imperativ, und mache besonders noch darauf aufmerksam, dass Nietzsche zwangsläufig durch die schematische Taktik des Umrangierens bzw. des Umkehrens der christlichen Moralwerte eine neue Einzigartigkeit erfunden hat. Obige Analyse hat somit ergeben, dass auch die angebliche Kernmasse der Jesusgestalt und Geschichte nicht unerfindbar ist, sondern von einer Gesellschaft kluger Männer, Dichter und Philosophen sogar sehr leicht konzipiert werden konnte. B. Im Garten der theologischen Kritik wuchert noch eine Abart des Unerfindbarkeitsbeweises, die wir zum Schluss noch kurz besprechen wollen. In der evangelischen Geschichte wird verschiedene Male Ungünstiges von Jesus und seinen Jüngern berichtet. Triumphierend weisen die Theologen auf derartige Stellen und erklären, solche den ersten Christen anstößige Züge sind der beste Beweis für die historische Echtheit und Treue der Überlieferung. Denn wenn die Evangelien erdichtet wären, dann hätten doch die fälschenden Dichter gewiss nichts Ungünstiges über Jesus und die Jünger erfunden. Als Beispiel führt man gern die Verleugnung des Petrus an oder die Angabe, dass Jesus, der gefeierte Wundermann, in seiner Vaterstadt keine Wunder verrichten konnte. Es ist sehr bedenklich, wenn einige Theologen mit solchen Argumenten sogar auf ihrem ureigenen Gebiet in der systematischen Theologie Schwächen verraten. Wie könnten sie sonst den Bericht, dass Jesus in Nazareth keine Wunder tun konnte, seltsam und anstößig finden? Markus erzählt wohl überlegt, dass Jesus in seiner Vaterstadt keine Heilungen vollbringen konnte, weil er dort keinen Glauben fand. Lautet nun nicht ein Axiom der neutestamentlichen Theologie, zum Erfolg und Eintritt der Wunderheilung sei auf Seiten des Hilfesuchenden der Glaube eine unbedingte Vorbedingung? Danach ist es nur folgerichtig und für alle Gläubigen recht lehrreich, dass sogar Jesus beim Fehlen des Glaubens eben keine Wunder tun konnte. An einem konkreten Beispiel die absolute Notwendigkeit des Glaubens zu demonstrieren, darauf kam es doch gerade dem Verfasser des Evangeliums an. Wie konnte man denn die ungeheure Bedeutung des Glaubens besser zur Anschauung bringen als durch ein negatives Beispiel? Gerade aus dem Ungünstigen sollte der Leser eine heilsame Lehre ziehen. Hier ist für ein gläubiges Gemüt nichts anstößig, ebenso wenig wie es für den Christen anstößig sein könnte, dass Jesus sich bis zum Kreuze erniedrigte und am Schandpfahl starb. Ebenso wenig ist es anstößig, dass Jesus, also Gott, keinen Ungläubigen erretten und selig machen kann. Übrigens haben die ersten Christen schon deshalb keinen Anstoß nehmen können, weil sie gar nicht existiert haben. Erdichtete Menschen können an erdichteten Ereignissen weder Wohlgefallen haben noch Anstoß nehmen. Das sagen sich auch die spätmittelalterlichen Evangeliendichter und durften also getrost auch anstößige Geschichten konzipieren, wenn ein so erdichteter Stein des Anstoßes zugleich in hervorragendem Maße als historisches Mittel zur Mahnung und Erbauung der gläubigen Leser dienen sollte und dienen konnte. Dass aber eine bewusste Anwendung der Taktik, von dem Helden eines Romanes auch gelegentlich wirklich Ungünstiges zu berichten, geradezu ein Charakteristikum der spätmittelalterlichen Geschichtsfälschungsaktion darstellt, wissen alle Leser meiner früheren Schriften. Ich verweise besonders auf die Ausführungen im Heft »Die Gründer der römischen Universalkirche«, wo auch der Grund für diese beliebte und zweckmäßige Taktik klargestellt worden ist. Nichts verstärkt nämlich so sehr den Anschein der historischen Echtheit gefälschter Geschichte, als die bewusste Anwendung der Taktik, ab und zu auch Ungünstiges vom Helden des pseudohistorischen Romans zu erzählen. Jedes echte Bild muss eben auch einige Schatten aufweisen, um echt wirken zu können. Und die evangelische Geschichte soll und muss wie echte Geschichte empfunden werden, sonst ist es mit dem Vertrauen in die historische Tatsache der christlichen Offenbarung auch im Kreise der Gläubigen bald vorbei. Damit ist auch der Unerfindbarkeitsscheinbeweis mit all seinen Modifikationen zusammengebrochen.